Realität kann das sein? Nein, dachte ich, so zog ich mir Zeitgeist rein. Und du weißt es bestimmt über Gott und die Welt. Ja, und ich kann dir leider sagen, dass mir das nicht gefällt. Ich seh nun alles mit anderen Augen. Merkwürdig, glaub, die haben mir die Augen ausgetauscht. Wirklich, aber keine Panik, ich hab schon längst durchschaut. Oder Schwimmflüge verlasse ich nicht mehr das Haus. Mögen sind keine Tiere, nur Wanzen mit Flügeln als Lügen. Die brauchen mein Blut zum Deutschland existiert gar nicht. Nur eine Fassade hinter der sich eh ins Verstecken. Das sind Vitamine, keine schlimme Flecken. Wir müssen uns mit E-Hack bedenken. Okay, nicht die ganze Welt ist ein Ort des Schreckens. Aber viele Schweine sind trotzdem Menschen. Vielleicht übertreiben wir es einfach. Vielleicht nehmen wir es einfach zu ernst. Vielleicht sehen wir gar unsere Welt nicht mehr. Aber vielleicht liegen wir gar nicht so verkehrt. Vielleicht übertreiben wir es einfach. Vielleicht nehmen wir es einfach zu ernst. Vielleicht sehen wir gar unsere Welt nicht mehr. Aber vielleicht liegen wir gar nicht so verkehrt. Lügen über Lügen in Nachrichten und Schlagzeilen. Ich hab Zeitgeist gesehen und erzähl dir jetzt die Wahrheit. Zum Beispiel die DDR-Steinmauer, von wem wurde die gebaut? Genau, von den Freimaurern. Und die Zweitauer in New York, das war nicht Al-Qaida, das war die neue Weltmacht China. Ein Haufen manipulierter Werbespots erfüllt ihren Zweck. Sorgen dafür, dass man uns unter Hypnose setzt. Mann! Alle gegen uns verschworen. Alle, selbst du. Vielleicht übertreiben wir es einfach. Vielleicht nehmen wir es einfach zu ernst. Vielleicht sehen wir gar unsere Welt nicht mehr. Aber vielleicht liegen wir gar nicht so verkehrt. Vielleicht übertreiben wir es einfach. Vielleicht nehmen wir es einfach zu ernst. Vielleicht sehen wir gar unsere Welt nicht mehr. Oder wir sind der Realität gar nicht.